wir Wiener da miterlebt haben in der letzten Zeit, das war die Passagierart. Fünf Nächte, wir selbst sechs Nächte sind wir hindurch im Dienst gestanden, ohne ein Auge zuzumachen, in der Erwartung, wird es kommen, wird es nicht kommen. Und als dann wirklich die Ereignisse sich überstürzten, dann sind wir innerhalb von 5 Minuten waren wir am Plan, alle waren wir da. Und durch die Straßen gingen auf, jubeln. Die Straßen fühlten sich zusehen, die kleine versprengte rote Trupps, die sie noch zeigten, waren binnen Sekunden vom Erdboden wie verschluckt. Ihr hört es, wie sie rufen. Nicht die, die marschieren, die gehen stumm. Sie haben zu viel mitgemacht. Sie sind ergriffen von dem Marsch auf der Ringstraße. Aber die Zuschauer, das Volk von Wien, es ruft euch zu, euch allen in allen deutschen Landen. Wir warten, wir rufen ein Volk, ein Reich und warten auf den Mann, auf Adolf Hitler, der uns erlöst hat und den wir heute empfangen wollen. Wir alle warten auf den Führer, die in der Reihe und die wir heraußen stehen. Adolf Hitler kommt und wir warten auf ihn. Adolf Hitler!